Music 5 minutes sooner. Er ist wieder da. Und diesmal ist er voller Wut. Er hat die Nase voll vom passiven Widerstand. Jetzt schlägt er hart zurück. Er kennt keinen Spaß. Ihm ist keiner gewachsen. Keine Bewegung, Scheißkerl. Dieser Mann schlägt alles kurz und klein. Aber er ist auch kein Kostverächter. Für mich ein Steak, Blut ist klar. Er kennt nur ein Gesetz. Sein Gesetz. Ist der unverantwortliche Sendeverantwortliche Rolf Gensrich. Ja, und ich bin es selbst. Hallo, schöne Ostern alle miteinander. Ich bin der Unverantwortliche, also Icke, Rolf Gensrich. Hier, ein halbes Stündchen eher. Gruß an Sarah und Sunny und Freunde und Freundinnen. Euch noch einen schönen Abend. Das ging sehr schnell. Deshalb auch die fixe Übergabe. Euch viel Spaß beim Unternehmen, bei euren Unternehmungen heute. Und ich habe es also wirklich so vor 10 Minuten erfahren, dass ich jetzt schon übernehmen darf. Okay. Okay, Bieter, wir haben heute am 9. April, ist das heute der 9.? Ja, es ist der 9. heute, zum 15. Mal. Und war gerade noch in meinem Archiv, habe noch ein bisschen Musik für die erste halbe Stunde hier rausgesucht, die ich sonst hier nicht einsetzen würde. Lassen wir es mal ein bisschen krachen hier. Dance Little Sister, was war das eben? Da hat sich meine Sendesoftware aufgehängt. War wohl doch das. Also mehr als 3 Operationen im Internet sollte ich nicht machen. Tut mir leid. Yes! die Rollen und Steinchen. Geht gleich weiter mit AC/DC, aber nicht von AC/DC gesungen, sondern von einer Band namens Hayseed Dixie. Get on a one-way ride, asking nothing, leave me be, taking everything in my stride. Don't need reasons, don't need rhyme, there ain't nothing that I'd rather do. I'm going down, it's party time, and my friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell. Stop signs, speed limits, nobody gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it, nobody gonna mess me around. Hey Satan, paid my dues, I'm playing in this bluegrass band. Hey mama, look at me, I'm on my way through the promised land. Yeehaw, on the highway to hell. So, wie war das? Radieschen? Nee, Dornröschen? Nee, Quatsch. Rapunzel, lass dein Haar runter. Die moderne Version davon. Evie, let your hair hang down, Stevie Wright. Rollin' bam. Come on, girl, just get on your shoes. We're gonna hear some sounds. Come on, babe, you know there ain't no time to mess around. Round, round, round. Evie, Evie, Evie, let your hair hang down. Evie, Evie, Evie, let your hair hang down. Evie, Evie, Evie, let your hair hang down. Yeah. heißt es bei Rockradio immer, ich rocke nicht genug. Hatte ja jetzt am Wochenende auch wieder eine Diskussion mit der Anita von Rockradio und ja, also es sieht wohl so aus, als wenn ich eher eine Anitas-Sendung machen soll als meine eigene. Aber egal, auch das kriege ich irgendwann hin. Es gibt die ersten Änderungen bei Rockradio von, also bei mir auf Rockradio am kommenden Sonntag. Und jetzt, weil wir so zeitig drauf sind, gibt's ein Stück von George Harrison, von dessen erfolglosester, also kommerziell erfolglosester CD, Gone Troppo, und zwar Titelsong des Films Time Bandits, den er produziert hat. Dream Away, Dream Away, so heißt das Stückchen. Silent thunder, sky as black as day. Only a dream away. Centuries, you don't know where you land. It's so dark in mythology. Treasures of history to be found in the legends of time. All the handiworks remain. Only a dream away. Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, Orion, stumble you may with the elementary. Lucky you got so far, all you owe is apologies. Measure the mystery and the sound without taking the time. Still the handiworks remain, only a dream away. In that hot, cold, up, down, you know what love will do. Sharing a dream with you. Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, Orion, I am, kid. I'm doing all the love, and I really need a song, boy, to stir those workers up and get the wives to sing it with me, just like in the pubs. When I work the good old pubs in Stepney, or could you knock a line or two together for a friend? Send a man on tear and you send with a happy end. And we need a tune to open. Radio Talentfabrik mit Okabit FM. Niemand frei, ob vor Augen. Er ist wieder da. Und diesmal ist er voller Wut. Er hat die Nase voll vom passiven Widerstand. Jetzt schlägt er hart zurück. Er kennt keinen Spaß. Ihm ist keiner gewachsen. Keine Bewegung, Scheißkerl. Dieser Mann schlägt alles kurz und klein. Aber er ist auch kein Kostverächter. Für mich ein Steak, blutig klar. Er kennt nur ein Gesetz. Sein Gesetz. Ist der unverantwortliche Sendeverantwortliche. Ja, und für diejenigen, die schon ein halbes Stündchen hier Radio Talentfabrik hören, denen sei gesagt, ich bin's immer noch und jetzt mache ich so weiter, wie es mal geplant war. Heute Vormittag noch. Für diejenigen, die nur explizit für diese Sendung eingeschaltet haben, gab es dann noch den Jingle nochmal zwischendurch, damit ihr wisst, ihr seid hier richtig auf Radio Talentfabrik. Ich bin der Rolf Grenzeich. Und das hier ist Okabit FM heute zum 15. Mal am 9. April 2012. Hinweis in eigener Sache, ihr könnt diese Sendung hier sauberen ökologischen Gewissens hören, denn ich benutze bei mir zu Hause nur Strom aus der Steckdose und aus erneuerbaren Energien. Den kann selbst ich mir noch leisten. Also bei mir ist die Energiewende geschafft. Womit wollte ich anfangen? Ich glaube mit dem hier. Ja. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world turning inside out. Yeah. Floating around in ecstasy. So don't stop me. Cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. Sonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me, yeah, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. Habe ich in einer halben Stunde lang Major, also Künstler gespielt, die bei Major leben und auf Vertrag sind. denke, jetzt können wir es uns endlich erlauben, auch mal auf die Künstler zu schauen, die keine großen Verträge haben oder aber die bei Independent-Labels untergekommen sind, wie zum Beispiel Yellow Cab. Die hatte ich am letzten Donnerstag im Okabit bei Alex auf 88.4 und die waren richtig nett. Leider waren nur zwei Leute plus der Fotografin mit im Studio und so gab es keine Live-Musik. Sind ja auch 6 bis 8 Leute, das wäre auch schwierig geworden. Aber ich hoffe, dass sie das nochmal warm machen und wirklich nochmal kommen und dann auch wirklich live spielen, sich das trauen bei uns im Studio, dort bei Alex. Und so habe ich hier jetzt mal ein Stück von ihnen aufzulegen, von ihrer dritten, von ihrer vorletzten CD. Hier bei Radio Talentfabrik mit der Okabit FM. Das nächste, das hatte ich euch ja schon mal letzte Woche erzählt, hin und wieder lassen wir ja auch die Bands dann Platten da oder CDs da. Manches davon sind dann auch einfach nur so Rohpressungen oder Demos. Und das nächste ist wohl eine Demo, leider weiß ich nicht mehr von wem. Weil es steht auf der CD nur drauf, eine Hülle hat das Ding gar nicht, sondern nur auf der CD selber, Auswahl für Okabit. Wunderbar, wenn ich jetzt noch wüsste, welchen, könnte ich das ja zumindest noch nachvollziehen, aber ich weiß es einfach nicht. Also bitte ich euch, das einfach mit hinzunehmen, dass ich nicht weiß, wer jetzt kommt. steckt völlig im Deal. Ich bin mit mir im Plan. Ich hab Haare auf den Ziegen und bei Zirkus abgefahren. Aber ich brett vorm Kopf, kein Arschloch darin. Und da hängen sind meine schon mein siebenter Sinn. War eben Geld, ich bin nicht, dass ich spart. Drum stecke die Quadratur des Kreises, ist eine runde Ecke. Spekulieren global, wir sind ganz schön verrückt. Zu sehen haben wir die falschen Seiten angeklickt. Traust dir selber, wie könnte ich dir trauen? Setz den Spiegel, bildest du längst von dir abgehauen. Zum Monopoly-Spiel finden die die Karten. Ach, was könnte wohl der Papi und für die mehr laden? Ein 100 keine Namen und der Geld ist deine Zeit. Ich weiß, du brauchst kein Mittel gegen diese Bitterkeit. Ich weiß, das schwerste Leben ist die erste Million. Sie sind die Klasse, bleib mir gemein zu holen. Dein Einsatz ist es wert, wenn ich packe, wenn ich gewinne. Wenn der Kopf sich immer an, wie nach dem Hintern zünd. Seine Schäfchen ist trocken, bevor es sauer redet. Zwischen meinen Typen, wie dir selbst begegnet. Gott ist dein Geld und auf dem musst du dich fühlen, wie du produzierst, konsumierst, reduzierst alles auf den Gewesen in den Menschen und den Klang des Metalles. Du weißt, wo deine Welt ist, hör die Freundschaft auf. Deine Mäuse regieren, wo der Stern steht im Lauf. Und Weihnachten bist selbst für dich zu gerissen. Spendet man das und ein reines Gewissen. Ah. Fliegen übers Dach und ein Flieger macht mich wach zu Hause. Vor den Wiesen weht ein duftisches Gras, liegt in der Luft zu Hause. Der Milchwagen kommt, ich höre es genau. Ein Hund bellt und ich schaue aus dem Fenster hinaus in den Garten, wo die hungrigen Katzen warten. Eine Maus läuft durch das Zimmer, die ist hier ja auch schon immer zu Hause. In den Ritzen ist der Wind irgendwo, ist auch ein Kind hier zu Hause. Eine Tür knarrt. Wer kann das sein? Nur der Wind, denn ich bin hier allein und im Garten ist nur der Regen. Ich werde noch ein bisschen Holz nachlegen. Der Milchmann kommt, ich höre es genau. Ein Hund bellt und ich schaue aus dem Fenster hinaus in den Garten, wo die hungrigen Katzen warten. Ich mache ein Schild für meine Tür. Kein Eintritt, denn ich bin heute hier zu Hause. Dach. Und ein Flieger macht mich wach zu Hause. Von den Wiesen weht ein Duft, frisches Gras liegt in der Luft. Ich hör's genau, ein Hund bellt und ich schau aus dem Fenster hinaus in den Garten, wo die hungrigen Katzen. durch das Zimmer. Mir ist hier ja auch schon immer zu Hause. In den Ritzen ist der Wind. Irgendwo ist auch ein Kind. Wer kann das sein? Nur der Wind, denn ich bin ja allein. Und im Garten ist nur der Regen. Ich werd noch ein bisschen Holz nachlegen. Kommt, ich hör's genau. Ein Hund bellt und ich schau aus dem Fenster hinaus in den Garten, wo die hungrigen Katzen waren. Ich mal ein Schild für meine Tür. Kein Eintritt, denn ich bin heute hier zu Hause. Thank you. das war die Sache mit den Bienchen und den Blüten, Bee and Flower von ihrer CD, von der neuen CD, die dann da kommen sollte. Und das Stück hieß Minx. Geht jetzt weiter mit Panda, das rockt dann wieder, und danach habe ich für euch Scarlet O und die jungen Öle, das rockt dann natürlich auch. Von hoher Relevanz, dazu muss ich ne Message haben. Aber mir fällt ne Stein nur für Elefant. So, nun bin ich doch noch gezwungen, hier gewissermaßen angeprügelt worden ans Mikrofon. Hab gerade mitbekommen, dass diese Sendung hier morgen am Dienstag ab um 14 Uhr wiederholt wird hier bei Radio Talentfabrik. Das heißt also, alle anderen Ansagen hauen dann auch irgendwie, nicht so ganz hin, die ich dann mache. So von wegen morgen und so weiter. Sag ich nachher nochmal, ja. Aber das heißt für mich auch, dass ich hier nachher noch die Sendung, den Mitschnitt hier von mastern muss und umwandeln muss in eine MP3 und hochladen. Oh Gott, das kann ja spät werden. Gut, alles okay. Leben ist schön, geht weiter mit, wie angedroht, Scarlet O und Jürgen Ehle. Wo sind sie denn da? In deinen Augen blitzen scharfe Messer, ich hab dich nicht gefragt, worum es auch geht. Weißt es besser, ich hab dich nicht gefragt. Du hast hier wirklich nichts verloren. Du bist der Dreck in meinen Ohren. Ich kenne keinen, der dich hier vermisst, seit du der Oberbesserwisser bist. Ich hab dich nicht, ich hab dich nicht, ich hab dich nicht gefragt. Ich hab dich nicht gefragt. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht gefragt. Ich hab dich nicht gefragt. Hör auf zu quatschen wie eine Zeitung. Ich hab dich nicht gefragt. Und geh mir endlich aus der Leitung. Ich hab dich nicht gefragt. Ich hasse deine coolen Sprüche zum Thema blonde Frauen und Küche. Du hast immer einen Satz parat, der stinkt wie ein Schwein, das sich gepudert hat. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht gefragt. Ich hab dich nicht gefragt. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht gefragt. Ich hab dich nicht gefragt. In deinen Augen blitzen scharfe Messer. Ich hab dich nicht gefragt. Worum's auch geht, du weißt es besser. Ich hab dich nicht gefragt. Was du von Freunden hältst, will ich nicht wissen. Du sollst dich einfach nur verpissen. Kenne keinen, der dich hier vermisst. Sei du der Oberbesserwisser bist. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht gefragt. Ich hab dich nicht gefragt. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht gefragt. Ich hab dich nicht gefragt. Nicht gefragt, ich hab dich nicht gefragt. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht gefragt. Ich hab dich nicht gefragt. Ich hab dich nicht gefragt. Hab ich dich nicht. Ja. Es gibt ja zu Annette Louisanne, entweder hasst man sie oder man liebt sie. Ich liebe sie. Also rein platonisch auf die Fahne. Also die Musik, die sie macht. Okay. Heute mal Annette Louisanne als komisches Stück. Ich habe ja mal ein komisches Stück hier dran. Heute, und das kommt heute halt von Annette Louisanne, die übrigens mal in Schönhausen-Elbe geboren wurde. Das ist mitten in einer wunderschönen, herrlichen Altmark. Nachts in die Badeanstalt und danach mit dem Bullen aufs Revier. Der Kuss in der Schrankwand der Eltern, ein Herz und zwei Namen im Furnier. Die ewige Blutsbrüderschaft und am nächsten Tag nicht mehr erkannt. 3 Stunden mit dem Taxi um den Block, weil ich den Fahrer so niedlich fand. 3 Mädels im Bayern-Trikot in der Südkurve vom ASV. Der ehrliche Brief an den Chef und das Engtanzen mit seiner Frau. Die alberne Anbagger-Wette im Urlaub und die Hochzeit danach. Latein als Leistungskurs, diese Frisur und mein Plattenvertrag. Das alles wär nie passiert. Das alles wär nie passiert. Das alles wär nie passiert. Ohne Prosecco. Das alles wär nie passiert. Das alles wär nie passiert. Das alles wär nie passiert. Ohne Prosecco. Sonntagmorgen, 17.10 Uhr, es weckt mich das Telefon. Ich hab nichts als die Stiefel noch an, meine Sinne sind nicht mehr synchron. Alles, was ich von gestern noch weiß, ist, wie ich in Ekstase geriet. Ich schrie auf die Revolution, reiß die Mucke auf, das ist mein Lied. Der Freund auf dem Anrufbeantworter brüllt, ey, was hast du genommen? Er sagt, mein BH sei auf eBay, wie bin ich nach Hause gekommen? Himmelarsch, wieso bin ich gepierst und was soll dieses Schlangen-Tattoo? Wessen Zeug liegt auf meinem Bett und wer zum Teufel bist du? Das alles wär nie passiert. Das alles wär nie passiert. Das alles wär nie passiert. Ohne Prosecco. Das alles wär nie passiert. Das alles wär nie passiert. Das alles wär nie passiert. Ohne Prosecco. Ohne Prosecco. Less hits, less crackle. CD hits in stereo. Stereo. Stereo. Stereo. Stereo. Und ihr hört Radio Talentfabrik und das Ganze mit der Okabit FM. Ich habe einmal an all den Jahren eine Schlagersängerin im Okabit gehabt. Vorher, Vorsicht, jetzt kommt Schlager. Und zwar die Annette Vio. Ich habe sie eigentlich mal fragen wollen, warum der deutsche Schlager so scheiße produziert wird. Also allgemein, diese Sparte. Und dann stellte ich fest, ja, das, was jeder macht, das ist ja noch ordentlich produziert. Gut, aber letztendlich kam dabei heraus, schnell, schnell, schnell produzieren für die Massen und für das breite Publikum wird es schon reichen. So ist der heute, so wird heute der deutsche Schlager gemacht. Da denkt sich keiner mehr irgendwas. Es soll wirklich nur noch fix gehen. Es ist ja auch so wie bei den anderen Bands, bei diesen ganzen Casting-Bands und so weiter. Es soll schnell gehen, es soll die breite Masse ansprechen. Es soll keine Qualität mehr sein, sondern eigentlich ist es nur noch Mist, was da überkommt. Egal, jetzt mal ein Schlager heute an dieser Stelle hier von mir. Und ja, dieser Schlager hat sich jetzt ausgeklingt. Warum macht er das eigentlich? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, der ist da. Na, dann sag mir das doch. Du sollst nicht sehen, wenn ich weine. Nein, keine Träne wirst du sehen. Du schaust doch nicht in meine Träume. Nein, ich werd lachen, wenn du gehst. Ich werd nicht zeigen, dass ich dich noch lieb. Keine Regung wirst du bei mir spüren. Ich werd nicht verlieren. Du sollst nicht sehen, dass ich leide. Nein, dies Gefühl gönn ich dir nicht. Wenn ich die Wunden dann heile, dann ganz allein ohne dich. Du sollst verstört sein, wie glücklich ich bin. Mein Gesicht verrät dir keinen Moment, dass mein Herz brennt. Ich dachte, es ist Liebe und ehrlich gemeint von dir. Ich dachte, es ist Liebe auf endlose Zeit mit mir. Ich dachte, es ist Liebe und es geht nie vorbei. Ich dachte, es ist Liebe und könnte nicht gefährlich sein. Ich wollte, es ist Liebe, es wär nur noch Sonnenschein. Ich wollte, es wär Liebe und ich wär nicht allein. Du sollst nicht sehen, wenn ich weine. Nein, keine Träne wirst du sehen. Du schaust doch nicht in meine Träume. Nein, ich werd lachen, wenn du gehst. Ich werd nicht zeigen, dass ich dich noch lieb. Keine Regung wirst du bei mir spüren. Ich werd nicht verlieren. Das ist Liebe und ehrlich gemeint von dir. Ich dachte, das ist Liebe auf endlose Zeit mit mir. Ich dachte, das ist Liebe und es geht nie vorbei. Ich dachte, das ist Liebe und könnte nicht gefährlich sein. Ich wollte, das ist Liebe, es wär nur noch Sonnenschein. Ich wollte, es wär Liebe und ich bin nicht allein. Ich dachte, es wäre Liebe und ich wär nicht allein. Ich dachte, es ist Liebe. Ich dachte, es ist Liebe. Ich dachte, es wäre Liebe und ich wär nicht allein. So, an der Stelle ist es jetzt so weit, dass ich jetzt wahrscheinlich eure Toleranz gegenüber Musikstilen herausfordere. Jetzt gibt's Didgeridoo und zwar von der Band Boomerang von der CD Baumgeist. Okabit FM bei Radio Talentfabrik. Ich habe nicht nur den Okabit gemacht, aufgrund des Okabit kam dann mein guter damaliger Kumpel Martin Mirsch auf die Idee, selber bei Alex, damals hieß es noch OKB, eine eigene Sendung im Stil des Okabit hochzuziehen, um sich auch Künstler einzuladen. Und Ich habe diese Sendung nicht co-moderiert, sondern ich habe ihm da die Technik gemacht, weil ich irgendwann selber gemerkt habe, also eigentlich ist es besser, wenn man sich unterhält mit Gästen, wenn man dann jemanden hat, der einem dann die Technik fährt. Aber im Okkabit mache ich es ja auch komplett, hundertprozentig alleine. Ist kein Problem, wenn man es öfter mal macht, ein paar Jahre lang macht, so wie ich, dann ist das, wie gesagt, dann macht man alles mit Links. Jedenfalls sind mir dadurch ein paar Songs eben auch hängen geblieben, die mir dann der Martin immer wieder mal gebrannt hat oder geschickt hat. Demos, die er mir hat zukommen lassen halt. Und so ist jetzt die erste davon, Mariannenplatz, gut. Das ist natürlich nicht Mariannenplatz, sondern noch was ganz was anderes, das sage ich euch gleich. He keeps crawling further back into himself. He draws back and hides himself in shadows of dark silence, playing through a cinema. Es ging mir noch nie so gut. So, das, was wir hier zwischendurch gehört haben, war Persona non grata, das eben hier waren Mario und Platz. Geht weiter mit Plan 9, Esmeralda is gone. Nachsehen. Ich weiß ja, dass die eigentlich von alleine weggehen. Doch meiner ist so lange da, das finde ich voll extrem. Von Nord bis zum Südpol, in all meinen Gebieten sind sie unterwegs, diese fiesen Parasiten. Keine Panik, wir machen sie gesund. Legen sie sich hin, halten sie den Mund. Wir haben für jeden Infekt das perfekte Rezept. Für jeden im Fach ein Präparat am Start. Keine Panik, wir biegen sie schon gerade. Oh, oh. Da wollen wir doch mal gucken. Die Haut ist süßlich trocken. Erdbeben zucken, Eiterpickel oder Pocken. Ölpesten jucken und der Hals ist voller Brocken. Waldausfall wie Schuppen aufgrund der Homo sagt, yo, komm. Jo, was voll schlimm ist. Ich muss andauernd reiern, ich hab den Schiss. Und der stieg nach faulen Eiern. Ich hab ne Allergie da, Treibhauseffektfieber. Atomreaktor, Tumor und das erhöht mein Klima. Also bitte, bitte, bitte, bitte. Doktor im weißen Kittel. Bevor ich hab ne Nippel, gib mir lieber ein Mittel. Keine Panik, wir machen Sie gesund. Legen Sie sich hin, halten Sie den Mund. Wir haben für jeden Infekt das perfekte Rezept. Für jeden Impfpräparat am Start. Keine Panik, wir biegen Sie schon gerade. Oh, oh, keine Panik, wir biegen Sie schon gerade. Oh, oh. Viel probiert, um die Viecher loszuwerden. Mich mit solchen Creme beschmiert, doch nix lindert die Beschwerden. Ich hab Giftgas inhaliert, hab mich chemotherapiert, Katastrophen inszeniert und bin immer noch infiziert. Hatten Sie politische Antibiotika? In mundgerechten Häppchen. Religiöse Psychopharmaka? Ach, tausendmal als Sätzchen. Korruptionsprophylaxe in Form von Angst und Waffen. Mit einer fetten Dosis Größenbahn und lass sie einfach machen. Das ist doch alles wie zu soft, weil das alles nicht geklappt hat. Ich brauch erfahren Stoff, der die Menschheit endlich platt macht. Immer mit der Ruhe ist da alle kein Problem. Ich geh mal kurz zum Schränkchen, da wollen wir doch mal sehen. Nehmen Sie Eiszeit-Tabletten oder gleich die Dreier-Kombi. Atominversion vom Mars und drei sprechende Zombies. Keine Panik, wir machen Sie gesund. Legen Sie sich hin, halten Sie den Mund. Wir haben für jeden Infekt das perfekte Rezept. Für jeden Empfang ein Präparat am Start. Keine Panik, wir biegen Sie schon gerade. Oh, solange, wie Sie gut versichert sind und immer schön zahlen, vertrauen Sie uns blind. So, das war's für heute, für jetzt. Es geht weiter hier bei Radio Talentfabrik ab 18 Uhr mit Kamur Romakanskis Wunderbare Welt der elektronischen Musik. Wer weiterhin Hörfunk hören möchte, Internetradio hören möchte, der kann am Dienstag ab um 20.12 Uhr Radio Plattenkeller anmachen. Da gibt's erst den Okabit vom Donnerstag. Danach geht's dann natürlich auch noch weiter. Live aus dem Prenzlauer Berg bis um 0 Uhr. Erste Stunde gibt es die Sieger ein, in der zweiten wird es etwas deutschlastig, in der dritten Stunde wird es dann gedanced und rausgegangen wird dann so wie immer mit Swingorchestern, Ray Conniff, Mitch Miller und so weiter. Am Donnerstag gibt es ab 13 Uhr den OK-Beat bei Alex auf 88.4 gemeinsam mit Sarah und auch da haben wir wieder tolle Gäste. Am Sonntag darf ich auf Rockradio ab 18 Uhr wieder Pommes Rot-Weiß machen. Und OK-Beat gibt es natürlich hier wieder am kommenden Montag auf Radio Talentfabrik ab 20 Uhr, ungefähr 20 Uhr, nach Fräulein Schirms Extravaganza. Ein Kiezspazier mache ich auch. Wer am kommenden Samstag noch nichts vorhat, kann gerne kommen und zwar zur Meldestelle Danziger Straße, Ecke Pappelallee und wir gehen dann, der Michael Fielsch und ich, gemeinsam mit euch, so ihr wollt, in die Kastanienallee, Oderberger Straße, Mauer, Park Bernauer Straße bis zum Nordbahnhof. Die Tour dauert gut 2 Stunden und ist kostenlos, wobei wir uns über eine Spende in den Hut natürlich immer sehr, sehr freuen. Ihr könnt das nachlesen unter auf meiner Homepage www.rolfgensreich.de.tl und da könnt ihr mir dann auch eine Nachricht hinterlassen, wenn ihr wollt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Euer Nirschelbärchen, der unverantwortliche Sendeverantwortliche Rolf Gensreich sagt tschüss und see you later. Ich wünsche euch einen guten Flug in die Nacht und ich grüße die blonde Lady, die am Donnerstag im Art Room mein eines Gedicht so toll fand. Bitte, bitte, bitte, bitte melde dich. Für dich ist nämlich das letzte Liedchen hier. Tschüss.